Ist jemand im Geheimen bei Ihnen zu Hause, der eigentlich nicht dort sein darf? Oh je, dann müssen Sie Ihre Rolle jetzt gut spielen. Tun Sie so, als wäre die Person nicht bei Ihnen. So denken andere, dass wirklich niemand bei Ihnen wohnt. So tun, als wäre oder als hätte oder als würde. Manchen gelingt so ein Bluff ganz gut. Für andere ist es ein Risiko. Und was ist es bei der WG von Jill und Ozan? Hören Sie zuerst noch diese Wörter dazu. Wiederholen Sie. Riskant. Oh oh, da ist etwas Risiko, denn es ist riskant. Der Mitbewohner. Die Mitbewohnerin. Die Personen einer WG nennen sich Mitbewohner und Mitbewohnerinnen. Der Papierkram. Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie. Im Ärger sagt man dazu auch der Papierkram. Selbst wenn. Selbst wenn es kompliziert wird, wir machen es trotzdem. Hier bedeutet selbst wenn, auch wenn das passiert. Ja, auch dann noch. Die sichere Wahl. Entscheiden Sie sich für die sichere Wahl, dann wählen Sie zum Beispiel die Bewerberin mit den meisten Garantien. Diese Wahl ist also weniger riskant. Die letzte Bewerberin ist weg. Ozan und Jill müssen sich jetzt entscheiden. Uff, jetzt brauche ich 3 Tage Urlaub. Ja, das war wirklich ein anstrengender Casting-Marathon. Was denkst du jetzt? Naja, es waren wirklich viele sehr nette Bewerber und Bewerberinnen dabei, aber... Aber du denkst auch gerade über Tahina nach? Sie war die Einzige, die uns so richtig zum Lachen gebracht hat. Und das trotz ihrer ganzen Probleme. Ich weiß, aber es ist auch riskant. Was, wenn sie Probleme mit ihrem Aufenthaltsstatus bekommt? Was, wenn sie hier eigentlich gar nicht unterschreiben darf? Oder wir so tun müssen, als wäre sie gar nicht hier? Oder? Ja, du hast recht. Es könnte ein bisschen komplizierter werden. Der Student aus Augsburg wäre die sichere Wahl. Er hat einen unbefristeten Job. Und war super langweilig. Oh Gott, ja. Und ich dachte, den fand nur ich so. Also eigentlich können wir uns doch einigen. Wir mögen Tahina, aber es könnte kompliziert werden. Ja, aber ihre Situation ist doch wirklich unfair. So viel Unsicherheit nur wegen ein bisschen idiotischem Papierkram. Aber wie treffen wir denn nun eine Entscheidung? Ich weiß es. Was würde Marco denn dazu sagen? Ach, Marco und seine Ratschläge. Ich kann ihn fast schon sagen hören, manchmal musst du einfach auf dein Herz hören. Tja, ich glaube, wir sollten tun, was Marco machen würde. Irgendwie ist es ja auch immer noch sein Zimmer. Der hat da noch seine ganzen Sachen. Ja, aber da meinte er selbst, die darf der nächste Mitbewohner gerne haben. Und wäre es nicht schön, wenn das dann wenigstens die richtige Person wäre? Du meinst... Ganz genau. Wir hören auf unser Herz, selbst wenn es vielleicht kompliziert mit den Ämtern werden könnte. Na gut, komm, wir rufen Tahina direkt an.